Zu der Wein so gut, da geht jeder Tropfen ins Blut. Und bist du alt, dann wirst du jung. Und bist du kalt, dann kriegst du Schwung. Drum willst du einmal was anderes sein, komm, trink und lach am Rhein. Da hab ich geküsst und gelacht. Da hab ich's wie alle gemacht. Da schmeckte der Wein so gut, da geht jeder Tropfen ins Blut. Und bist du alt, dann wirst du jung. Und bist du kalt, dann kriegst du Schwung. Drum willst du einmal was anderes sein, komm, trink und lach am Rhein. Oh! ein in der Drosselgast, da singt ein grüner Strauß. Da trinkt man früh bis abends spät, die Gläser breit sich aus. Da geht der Wein im Kreis herum, da singet man im Chor. Bis an der Wand geschrieben steht, im Bass und im ein Weg voll Seligkeit. Von Rüdesheim nach Astmannshausen verklingt mein Becherklang die Zeit. Von Rüdesheim nach Astmannshausen lacht dir manch blondes Mägdelein. Links fließt der Rhein, rechts fließt der Wein. Am Berg die Reben blühen im Sonnenschein. Links fließt der Rhein, rechts fließt der Wein. Trink so mal Wein vom Rhein, gib Acht auf den Jahrgang. Küsst du ein Mägdelein, gib Acht auf den Jahrgang. Denn es ist wichtig und immer richtig, der Wein muss alt und jung das Mädel sein. Am herrlichen Rheine, kornblumenblau sind die Augen der Frauen beim Weine. Darum trinkt rein, mein Männer, seid schlau. Dann seid am Ende auch ihr kornblumenblau. Ende auf ihr.